Lektion 1, Übung E. A. Ich buchstabiere. K. A. D. A. B. Ich buchstabiere. B. R. E. N. N. E. R. C. Ich buchstabiere. L. E. U. T. W. I. L. L. E. R. D. Ich buchstabiere. V. A. L. T. I. N. O. E. Ich buchstabiere. H. U. A. N. G. F. Ich buchstabiere. B. Ü. H. L. E. R.